Hin und wieder steigt Mark Zuckerberg von seinem Multimilliarden-Dollar-Olymp hinab und beantwortet die Fragen der Sterblichen. Er sei überzeugt, dass die Menschen sich eines Tages ihre Gedanken zusenden könnten. Man denkt an eine Sache und die Freunde können sofort die gleiche Erfahrung erleben. Facebook möchte die Telepathie erfinden. Oliver Sacks hätte ob einer solchen Meldung vielleicht mit den Achseln gezuckt. Der Mann, der uns die Wissenschaft mit Literatur verwechseln ließ, ist gestorben mit 82 Jahren. Der Neurologe wurde erst jenseits der 50 zum Erfolgsschriftsteller, da erschien der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Die Süddeutsche Zeitung erinnert an die vielfältigen eigenen Lebenserfahrungen von Oliver Sacks. Welcher Arzt könnte sich in seiner Bewerbungsmappe etlicher Titel im Gewichtheben rühmen und der Erfahrungen, die er bei der Einnahme von LSD und halluzinogenen Drogen gemacht hatte? Ganz zu schweigen von den Schrammen, die er sich beim Herumackern mit den Motorradbrüdern der Hells Angels zugezogen hatte. All das zeichnete zwar die frühen Jahre des Oliver Sacks aus, später lebten seine Arbeit und seine Bücher im Dienst der Wissenschaft wie der Kunst auch von dem Charme, dass der berühmte Arzt selber ein Patient war. Krankhaft schüchtern und wegen seiner eigenen Unfähigkeit, Gesichter wiederzuerkennen, alle Kongresse, Partys und große Menschenansammlungen meidend. Seinen nahen Krebstod hat Sacks schon vor einigen Monaten publik gemacht. Jetzt ist er ihm gestorben, offenbar dankbar für alle Erfahrungen und ganz mit sich im Reinen. An der Seite der Nachrufe auf Oliver Sacks prägen gleich zwei Musikergeburtstage die Feuilletonseiten. Der große Gnatz Van Morrison und der große Geiger Itzhak Perlman. Beide werden sie 70. Zahlreich sind die Gratulationen, ein ganzer Chor. Man wird mit der Zeit festgestellt haben, dass die Stimme eine dunklere Färbung angenommen hat, mürber geworden ist und zuweilen ins Grunzen verfällt. Das gilt glücklicherweise nicht dem Geiger, so gratuliert Edo Rehns dem größten lebenden weißen Bluessänger in der FAZ. Und während Van Morrison kongenial die eigene Miesepetrigkeit zum Kult machte, lebt Perlmans Geigenkunst vom Glücksgefühl, genau das zu tun, was ihm und anderen Glück beschert. Vielleicht sind deshalb die Hymnen zu seinem 70. noch einen Tick ausführlicher. Dass nicht Musik frei macht, sondern nur der Freie Musik machen kann, mit diesem Satz des Dirigenten Sergio Celibidache charakterisiert Harald Eggebrecht in der Süddeutschen Perlman und seinen unverwechselbar sonor warmen Geigenton. Wobei sich Itzhak Perlman ein freies Lebensgefühl ja auch erkämpfen musste. Nach einer Polioerkrankung im Kleinkindalter kann er sich nur schwer auf Krücken bewegen, spielt im Sitzen und nimmt doch bei jedem seiner humpelnd schwerfälligen Auftritte seit Jahrzehnten dem Publikum jede Befangenheit. Kaum ein Künstler vermittelt so eine unbändige Lebensfreude bei dem, was er tut. Kaum jemand strahlt so, wenn etwas verteufelt Schwieriges geklappt hat. Kaum jemand lässt andere so teilhaben an seinem Klang, wie eben Itzhak Perlman. In der Welt verfällt Manuel Bruck für die Charakteristik seines sehr speziellen Tones in die Konditorensprache. Butterzarte Stradivari-Töne, cremig süß, saftig flockig, marmeladengefüllt. Pardon, aber das hat der Musiker Perlman nicht verdient, so rhetorisch vernascht zu werden. Dann lieber so wie im Tagesspiegel, der sich mit dem weiten Spektrum seines Repertoires befasst. Wer Steven Spielbergs Film Schindlers Liste sieht, dem bleibt natürlich der rote Mantel im Gedächtnis, den das Mädchen im Krakauer Ghetto trägt. Aber was sich ebenfalls einprägt und für unvergleichbare Tiefe sorgt, ist die Musik, genauer das drängende Violinsolo mit vollem Vibrato und warmem Ton gespielt von Itzhak Perlman. Beiden, Van Morrison und Itzhak Perlman, einen herzlichen Glückwunsch und Konditorware am Ehrentag bitte nur genüsslich in den Mund.